Let's turn to Matthew chapter 7. Matthäus 7, bitteschön. It's always nice on Wednesday nights to think in terms of relationships. Es ist immer schön, am Mittwochabend über Beziehungen nachzudenken. And tonight we are in Matthew 7, starting with verse 1. Matthäus 7, Vers 1. So let's pray. Beten wir. Lord Jesus, we thank you for this evening. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend. We ask you to bless this message. Bitten dich, diese Botschaft zu segnen. To our hearts here, zu unseren Herzen hier. To those who are listening through the internet, für die, die vom Internet her zuhören. Ask you to bless the translation, bitte segne auch die Übersetzung. With wisdom and clarity, mit Weisheit und Klarheit. And your spirit, Lord, und deinem Geist. And the message also, und die Botschaft in auch. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Matthew 7:1 says, "Do not judge, so that you will not be judged." 7:1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Probably, if you were alone on an island, it would be pretty hard to judge. Wenn man allein auf einer Insel wohnen würde, ist es schwer zu urteilen und zu richten. Would it be impossible, could we say, to judge someone? Wäre es vielleicht sogar unmöglich, dann jemanden zu richten? So, judging is a part of relationships, right? Also, das Verurteilen, Richten hat was mit Beziehungen zu tun. What if you were on an island with your spouse? Was ist, wenn du mit dem Ehepartner auf einer Insel bist? Wäre es dann möglich zu urteilen oder zu richten? Don't answer that. For some people, ja, manche Leute antworten da for nicht. Me it would be impossible. Für mich wäre es unmöglich. Married to such a gracious woman, bin mit nothing so einer to judge. Gnadenvollen Frau verheiratet, da gibt es nichts zum Richten. Okay. Verse 2. For in the way you judge, denn mit demselben Gericht, mit dem you ihr will richtet, be judged. Werdet ihr gerichtet werden. And by your standard of measure, it will be measured to you. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye and behold, the log is in your own eye? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. You hypocrite. Du Heuchler. First take the log out of your own eye. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. And then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Now if we flip over, just keep your finger there, but turn to 2 Corinthians 5. Gehen wir weiter jetzt zum 2. Korinther 5, bitte schön. We find the same word judge. Das gleiche Wort richten finden wir dort wieder. Here in 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Verse 14. Vers 14. For the love of Christ controls us. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Having judged this, da wir von diesem überzeugt or sind, concluded this, da wir so urteilen, that one died for all, therefore all died. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. The word krino, das Wort krino, right, to judge, richten. Now from this verse we can get a clear definition of the word judge. Aus diesem Vers können wir nämlich eine gute Definition für das Wort richten zusammenreimen. In its semantic root meaning. In der Wurzel der Bedeutung. Right, for the love of Christ controls us. Denn die Liebe Christi drängt uns. In my Bible, the New American Standard Bible, die neue amerikanische Standardbibel sagt, uses the word concluded. Having concluded this, nachdem wir so schlussfolgern, right? So we could define the word judge. Wir können das Wort richten so jetzt definieren. As someone who makes a conclusion, als jemand, der eine Schlussfolgerung right? macht, einen Schluss zieht. But now in Matthew 7, Jesus says, don't make a conclusion. Doch steht in Matthäus 7, man soll keinen Schluss machen. But we're to make conclusions. Aber wir müssten schon Schlüsse like machen. 2 Corinthians 5:14. 2. Korinther 5:14. Paul concluded something. Paul hat auf es geschlossen. That the love of Christ constrains us. dass die Liebe Christi uns drängt. Since it controls us, und da sie uns drängt. And that love of Christ is not just a subjective presence of the Holy Spirit. Das ist nicht einfach eine subjektive Gegenwart des but Heiligen that's Geistes. The fact of the cross. Sondern das ist die Tatsache des Kreuzes. That's the reality of a historic cross. Die Realität eines historischen Kreuzes. That God would step into time and be crucified. Dass Gott in die Zeit hineinsteigen würde und sich dort kreuzigen lässt. And this reality grips me. Und diese Realität ergreift mich. And because it grips me, he makes a conclusion. Weil sie ihn ergreift, macht er einen Schluss. And I can add this, und ich kann hinzufügen, that it's an absolute conclusion. Es ist eine absolute Schlussfolgerung. Based on the cross, Paul makes an absolute conclusion. Auf dem Kreuz beruhend macht Paulus eine absolute Schlussfolgerung. Or we could say he concludes with absolute finality. Er schließt mit schlussähnlicher Schlussfolgerung. Right? Based on what Jesus Christ did, es ruht auf dem, was Christus tat. We can absolutely conclude. Man kann absolut daraus schließen, that if one died for all, dass wenn einer für alle starb, then we have all died. Dann sind wir alle gestorben. Now take it back to Matthew 7. Gehen wir nach Matthäus 7. Can we conclude certain things about people with absolute finality? Können wir mit absoluten Sicherheit Schlüsse ziehen über andere Leute? Can I make a statement about my teenager or about my mother-in-law? Kann ich über einen Teenager oder über meine Schwiegermutter? Or my father-in-law? Oder meinen Schwiegervater? And be absolutely certain that this is conclusive. Und absolut, absolutes Urteil darüber abschließen. I have to be very careful. Ich muss vorsichtig sein. Certain things we can absolutely conclude based on the word. Aufgrund des Wortes können wir wirklich absolute Schlussfolgerungen ziehen. I can conclude according to the word. Dem Wort nach kann ich schließen. That if a person rejects Jesus Christ. Dass wenn eine Person Jesus Christus ablehnt. They are lost. Dann ist sie verloren. And I'm basing that on the word, John 3:16. Und das ruht auf dem Wort, Johannes 3:16. But can I look at someone, kann ich auf jemanden schauen, who has made a mistake, der einen Fehler gemacht hat, who has a blind spot, der irgendwo eine blinde Stelle hat, who does stupid things, der dumme Dinge tut, who is hurting someone else, der andere verletzt? Can I really make a conclusion, kann ich wirklich jetzt about how they stand before God, einen endgültigen Schluss ziehen, wie die vor Gott dastehen, and how God sees the situation, und wie Gott die Situation sieht? Can I make that conclusion with absolute finality? Kann ich diesen Schluss absolut sicher ziehen? Without being omniscient, ohne allwissend zu sein, without being omnipresent, und nicht allgegenwärtig. I can't. Nein, kann ich nicht. Do not judge. Richte nicht. Don't make conclusions that are absolute about people. Macht keine absoluten Schlüsse über Leute. Don't do it. Tut es nicht. Do not judge that you will not be judged. Urteilt nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Because when we do this, denn wenn wir das tun, we play God. Dann spielen wir Gott. And when you play God, wenn wir aber Gott spielen, you have a false God before him. Dann haben wir aber einen falschen Gott über uns. Right? The first commandment. Das erste Gebot. I am the Lord thy God, thou shalt not have strange gods before me. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine fremden Götter vor dir oder daneben haben. When we make conclusions, wenn wir Schlüsse ziehen, and when we're absolutely positively sure about this, about that person, und absolut überzeugt mit Finalität über diese Person, we step in the place of God. Dann gehen wir in die Rolle Gottes hinein. And we are a transgressor of the first commandment. Und wir übertreten das erste Gebot. And this is the log in the eye. Und das ist der Baumstamm im Auge. Take the log out of your own eye. Nimm diesen Baumstamm aus deinem eigenen Auge heraus. The log of playing God. der Baumstamm der Gottesrolle. The deception of acting like I'm omnipresent and omniscient. Der Trug über meine angebliche Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit. The speck, der Splitter, of theft, von Diebstahl, or a lie, Lüge. These are specks in the eye. Das sind sicherlich Splitter im Auge. But compared with these sins, aber mit diesem, im Vergleich zu diesen Sünden, playing God is like having a tree in your eye. Die Rolle Gottes anzunehmen, hieße einen Baum in deinem Auge. You know, the person's on the ground, like, die Person ist auf dem Boden. Let me up! Lasst mich raus. Oh, by the way, helft mir. You got a speck in your eye. Übrigens, du hast einen Splitter im Come Auge. Over here, I'll try to help you. Komm zu mir her, ich versuche dir zu helfen. Wait, hold on. So much pain. Das tut weh. This log is so heavy. Dieser Baumstamm ist wahnsinnig schwer. Lay down next to me. Leg dich neben mir hin. Come over here. I'll use my left eye. Warte, ich werde das linke Auge verwenden. I see it. Jetzt sehe ich es. Warte mal. How do you possibly help someone? Wie kann man jemanden helfen? When you've got a tree, a beam. You got a beam in your eye. Wenn du einen Pfahl im Auge hast. You know what a beam is? It's ein one of these ist, ja, carriers ein right here for the floor. Ein Träger, ein Trägerbalken. You have a beam. Einen Balken im Auge. Right? And yet with this beam coming out of your eye, mit diesem Balken, der aus deinem Auge herausschaut, it looks like the Empire State Building. Schaut aus wie das Empire State Building. It's like you have to walk around balancing this thing, you know? Und du musst das balancieren jetzt auf. You got this log in your eye. Du hast diesen Baumstamm im Auge. And the log is this. Und das ist der Baumstamm. That you look for the speck in people's eyes. Dass du nach Splittern in den Augen anderer suchst. And you make a final conclusion. Und machst Schlussfolgerungen mit Finalität. Aha. Open your eyes. Augen auf. Come on, open them up. I saw it. Weit auf. Open Mach it. Auf. Ich sah es. Don't weit. Open it. Öffne Aha. sie. Öffne sie. You see that? Schau, siehst du das? I knew it. Ich wusste you got a es. Speck in your eye. Ja, Splitter. Now, let me get it out. Warte, jetzt werden wir es rausziehen. And I think the attitude is not to help someone. Und ich glaube, die Einstellung ist nicht eine der Hilfsbereitschaft. But maybe to expose the speck. Sondern einfach nur den Splitter zu exponieren. Let me get it out. What? Then I can show it to everybody. Dass man allen zeigen kann. Right? Show it to everybody. Jedem zeigen. Ein Exponat. Wait a minute. That attitude right there. Diese Einstellung. Is a tree. Ist der Balken. And how can you help me? Wie kannst get du mir überhaupt helfen, out, mit dem beim Splitter entfernen? When you've got a tree. In your own eye. Wenn du einen Balken in deinem Auge hast. Now turn to Romans chapter 2. Gehen wir bitte zu Römer Kapitel 2 und wir sehen dort das gleiche Prinzip. And this person is making a conclusion. Diese Person macht eine Schlussfolgerung. About a final conclusion about that person. Über eine Schlussfolgerung mit Finalität. For some reason or other. Aus einem oder dem anderen. Maybe that speck has been there and keeps reappearing. Vielleicht kommt dieser Splitter immer wieder. Okay, look at Romans 2, verse 1. Romans 2:1. Therefore you have no excuse, every one of you, who passes judgment. Darum bist du nichts entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. For in that which you judge another, you condemn yourself. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. For you who judge, practice the same things. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Right? Everyone. It doesn't matter whether the frequency. Es ist egal, die Häufigkeit. Is different. The size of the sin is different. Die Größe der Sünde ist vielleicht anders. Everyone practices the same. Everyone is a sinner. Jeder ist ein Sünder. And whether you do the sin once a year and someone does it once a day, ob jemand die Sünde einmal am Tag oder einmal im Jahr begeht, and whether that sin is obvious and yours is not obvious, ob die Sünde verborgen ist, dass sie jeder sieht oder dass sie nicht jeder sieht oder dass sie jeder sieht, whether theirs is private and yours is public, ob es beim einen privat ist, beim anderen öffentlich. Whether yours is in this area and theirs is in that area. Ob deine in diesem Bereich ist und der andere beim anderen in anderen Bereich. It doesn't matter. Es ist egal. Unless I am God. Außer ich bin Gott. A part of the Trinity. Teil der Dreifaltigkeit. I have no right to make final judgments. Habe ich kein Recht, einen Urteilsschluss mit Finalität. Because in John chapter 12 even Jesus himself didn't do that. Johannes 12 hat Jesus selber das nicht getan. Verse 47. Johannes 12 Vers 47. For I did not come to judge the world. Verse 47 John 12. Just say, I did not come ist, to judge. Und wenn jemand meine Worte hört, das ist hier anders, andere. Just say, for I did not come to judge ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten. Thank you. But to save the world. Aber die Welt zu retten. I didn't come to judge the world. Ich bin nicht gekommen, die Welt zu retten. I didn't come to make an absolute final conclusion about people. Ich bin nicht gekommen, um Schlussfolgerungen über Leute zu ziehen. I came to save them. Sondern sie zu retten. So here's our principle. Hier ist das Prinzip. If I'm not in the process of helping someone, wenn ich nicht dabei bin, jemanden zu helfen, of saving someone, jemanden zu retten. I probably have already judged them. Habe ich sie schon gerichtet? Understand? Seht ihr das? Because to judge someone, weil jemanden zu richten, puts them in a category, dadurch kommen sie in eine Kategorie, that is beyond the reach of God. Die jenseits der Reichweite Gottes ist. You put your stempel. Du hast einen Stempel drauf gegeben. Judged. Gerichtet. That's the way they are. So sind sie. That's the way they'll always be. So werden sie immer sein. And blah blah blah blah blah blah blah. I know, I know. Und Paragraph so und ich weiß und ich weiß. Do you know? Weißt what, du? What do you know? Was weißt du? Do you know the beginning from the end? Kennst du den Anfang vom Ende? Do you know what God might do through the circumstance? Hast du eine Ahnung, was Gott vielleicht vorhat, mit diesen Umständen zu bewirken? Look, schau. I'm the older brother. Ich bin der ältere Bruder. I've seen that younger brother around for years. Ich habe diesen jüngeren Bruder schon jahrelang beobachtet. Selfish little spoiled brat. Dieses verwöhnte Luder. Finally, he took my father's, he took his inheritance from our dad, and he went off. Nahm sein Erbteil von seinem Vater und ist damit abgezogen. And where is he right now? Und wo ist er jetzt? Probably with the prostitutes. Wahrscheinlich bei den living den Prostituierten. It up, drinking like a fish. Und trinkt wie ein Fisch. He didn't even know that. Er wusste gar nicht. And when the younger brother came back in Luke 15, doch als der jüngere Bruder dann heimkam in Lukas 15, and the father rejoiced, und der Vater sich freute, because God did something in that kid's heart, weil Gott im Herzen dieses Sohnes was gemacht hat. God didn't make a final conclusion. Gott hat nicht ein Urteil geschlossen. The story wasn't over yet. Die Geschichte war noch lange nicht but vorbei. But the older brother did. Doch für den älteren Bruder war sie schon erledigt. And when the son came home, und als der Sohn heimkam, because God did a miracle in his heart, weil Gott ein Wunder in seinem Herzen the father rejoiced and he celebrated. Freute sich der Vater und gab ein Fest. But the older brother comes in from the field, doch der ältere Bruder kommt vom Feld herein. And he hears music. Hört Musik. Wow, what's that? Was ist das auf einmal? Dad's having a party. Der Papi hat eine Party all geschmissen. Right, Dad, go for it, man. Ja. Dad's having a good time. Ja, der Vati freut sich. Mach mit. No, no. Nein. Your younger brother has come back. Dein jüngerer Bruder ist wieder da. What? Was? Your younger brother came back this morning. Dein jüngerer Bruder kam heute Morgen heim. And? Und? That's for him? Und das ist wegen ihm. They threw a party for my brother? Eine Party für meinen Bruder? Whoever threw a party for me? Wer hat jemals für mich eine Party veranstaltet? Watch this. Pass auf. He goes back. He won't go in. Er geht zurück, nimmt nicht teil. The servants tell the dad, your older son is outside. Die Diener sagen dem Vater, dass der ältere Sohn draußen ist. The father comes out and says, what's the problem? Der Vater kommt zu ihm hin und sagt, was ist das Problem? And the older brother says, und der ältere Bruder sagt, how long have I worked for you? Wie lang habe ich für dich gearbeitet? I have been slaving out in these fields, sweating. Ich habe geschuftet da draußen in den Feldern. You have never done this for me. Aber für mich hast du sowas noch nie gemacht. But habe. My younger brother. Mein jüngerer Bruder. Goes and sleeps with the prostitutes. Der mit den Prostituierten schläft. How did he know that? Woher wusste er das? How did he know that? Woher wusste er? Wer hat das gesagt? Is he omniscient? Ist er allwissend? Is he omnipresent? Allgegenwärtig? He's making a final judgment. Er macht einen Urteilsschluss, einen. His attitude is one of finality. Und die Einstellung ist einer der Finalität. Finality means no more mercy, no more grace. Finalität, keine Barmherzigkeit mehr, keine Gnade, jetzt ist aus. Damnation. Verurteilung. Judgment. Gericht. Bring it on. Auf ihn Hell, rüber. Fire and brimstone. Feuer von der Hölle und Schwefel. Bake him in the lake. Im Feuersee braten. Make him suffer. Er soll leiden. Inflict pain. Verursache ihm bring Schmerz. It down, God, please. Bring es, führ es durch, Gott. I have concluded, ich habe es beschlossen, over. Es ist vorbei. And God says, und Gott sagt, when did I die? Wann bin ich gestorben? And when did you become me? Dass du jetzt in der Lage bist, ich zu werden. When did God die? Wann ist Gott gestorben? And suddenly you got elected as the new God. Und du bist jetzt gewählt worden, nachgewählt worden zum neuen Gott. When did you suddenly become eternal? Wann wurdest du auf einmal ewig? Omnipotent. Omniscient. Allwissend. Omnipresent. Allgegenwärtig. Who made you God? Wer hat dich zum Gott gemacht? I remember I was working on the construction site one time. Ich kann mich erinnern auf der Baustelle einmal. 22 years old. Als 22-Jähriger. It was a summer before I got married. Two summers before. War zwei Sommer bevor ich geheiratet habe. And I'm working for this boss. He's not saved. Für einen ungeretteten Vorgesetzten. And he's really tough. Und er ist wirklich so ein rauer this Bursch. One guy, we started at 7 o'clock in the morning. Wir haben 7 Uhr angefangen. And we had to be there at 10 minutes to 7. Wir mussten 10 vor 7 dort sein. And one guy came 2 minutes after 7. Jemand kam 2 nach 7. And he was fired on the spot. Der wurde rausgeschmissen. He was fired. 2 minutes after 7. 2 nach 7. He was fired. War rausgeschmissen. In front of my eyes. Vor meinen Augen. Take a day off. Nimm dir frei einen Tag. For what? Warum? You're late. Du bist zu spät. It's 2-3 minutes after 7. Es sind 3 Minuten nach 7. Take a day off, I said. Nimm dir einen Tag frei. What are you talking about? Was soll das? You're fired. Get out of here. Du bist rausgeworfen. I said I want you here 10 minutes to 7. Ich sag, ich möchte, dass du 10 vor 7 da bist. I want you ready to work by 7. Ich möchte, dass du 7 bereits schon anfängst zu arbeiten. We worked until 9. Wir haben bis 9 gearbeitet. We took exactly 10-minute break. Nahmen eine genau 10 Minuten Pause. Worked another 3 hours till 12. Haben wieder 3 Stunden bis 12 gearbeitet. And exactly 12 till exactly 12:30. Und dann genau von 12 bis 12:30. We took lunch. Haben wir dann Mittag gegessen. Exactly 12:30. Und um Punkt 12:30. We worked until another 4.5 hours. Haben wir dann noch einmal 4,5 Stunden. Sun. In der Sonne gearbeitet. So we put a 9-hour day in. Also es war ein 9-Stunden-Tag. And one day, ein Tag, I thought that he had left the job. Dachte ich, dass er jetzt den Job verlassen hat. And we were building 5 houses at the same time. Und gleichzeitig 10 guys. 5 Häuser aufgebaut zu 10. And I look at my watch. Ich schaue auf meine Uhr. And it's 12. Und es ist 12. And so I stuck my head out the door. So habe ich meinen Koffer aus der Tür rausgestellt. And I went like this. Und habe so gemacht. Lunch! Mittagessen. And to my amazement, und zu meinem Erstaunen, the boss steps out of another house. Kommt der Boss aus einem anderen Haus raus. And he looks across the street at me. Schaut gegenüber der Straße like this, mir und schaut mich so an. Like who died and made you boss? So auf die Art, wer ist gestorben, dass du jetzt der Boss bist. But something amazing happened at aber that moment. An diesem Moment passiert etwas in diesem just Moment. Just as he stepped out and looked at me. In dem Moment, wo er raus mir entgegensah. This look that could kill a person. Und diesen penetranten Blick mir lieferte. The noon whistle went. Ist dann diese ganze die Mittagssirene losgegangen. And he went like this. Und er hat dann geschaut. Lunch. Mittagessen. Saved by the bell. Durch diese Sirene gerettet. And that you wonder if God is thinking like this. Und ich denke mir, ob Gott nicht so denkt. Gabriel, come here. Gabriel, look at this down there. Schau das an. We've got a person who is concluding things about people with absolute authority and finality. Wir haben hier Leute, die absolute Schlussfolgerungen über andere ziehen mit absoluter Autorität und Finalität. We got an older brother here. Hier haben wir einen älteren Bruder. Who wants us to burn his younger brother at the stake? Der möchte, dass wir den jüngeren Bruder am Scheiterhaufen verbrennen. But my heart is, aber nach meinem Herzen, that he's responded to my mercy, dadurch, dass er ja auf meine Barmherzigkeit after all these years, sich hingewendet hat, nach all diesen Jahren. And I want to celebrate, und ich will eigentlich feiern. Because he finally knows my heart. Weil er hat schließlich mein Herz erkannt. This is God. Das ist Gott. Now look, Romans chapter 2, Römer Kapitel 2, verse 2, Vers 2. And we know, und wir wissen, that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Only God can rightly judge. Nur Gott kann richtig urteilen. Only God can make an absolute conclusion about somebody. Nur Gott kann einen absoluten Schluss ziehen über jemanden. Only God can place someone into eternal damnation. Nur Gott kann jemanden einteilen für ewige Verdammung. Only God can say that's it. Nur Gott kann sagen, jetzt ist Schluss. My mercy goes no more. Meine Barmherzigkeit geht nicht weiter. Only God can do that. Nur Gott kann das machen. Vers 3. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things? Denkst du etwa, O Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben? And do the same. Und doch das Gleiche tust? Maybe not outwardly, vielleicht nicht äußerlich, but maybe mentally, aber im Gedanken. Maybe not outwardly 1,000 times, vielleicht nicht 1,000 Mal für alle sichtbar, but mentally one time, aber im Gedanken einmal. And guess what? Und stell dir vor, you're in the same category. Du bist in der gleichen Kategorie. Right? One more time. Oh man, when you pass judgment, wenn du das Gericht, wenn du das, wenn du richtest, when you conclude things about people with finality and wenn du authority, Schlussfolgerungen über Leute machst mit Finalität und Autorität, who practice such things, welche sowas verüben, and do the same yourself, und doch das Gleiche tust, that you will escape the judgment of God, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst. Really? You think by doing this you will escape? Du glaubst, dass du da dem Gericht entfliehen wirst? God's conclusion on you? Gottes Schlussfolgerung über dich? Wow. Verse 4. And here is the tree in the eye. Und hier ist der Balken im Auge. And we all do this somehow. Und wir tun das alle. And we all have to grow in this. Und wir müssen alle uns da noch weiterentwickeln. Getting the log out of the eye. Den Balken aus dem Auge zu schaffen. Verse 4. Vers 4. Do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Get the log out of your eye. Schaff den Balken aus dem Auge. And the log is, und der Balken ist, this person deserves no more grace, no more mercy from God. Diese Person gebührt weder Gnade noch Barmherzigkeit von That's Gott. That's it. So weit ist es. No more grace, no more mercy from God. That's keine it. Gnade, keine Barmherzigkeit. I said it. Ich hab's gesagt. Aha. Who are you? Wer bist du eigentlich? Aha. Well, I said it. That's. Ja, ich hab's gesagt. I know. Ich weiß. What do you know? Was weißt du? Oh, I know that person. You can see it clearly. Ich kenne diese Person. Das sieht man doch klar. It's black and white. Schwarz. No mistake about it. Keine Fehler da. Absolutely, positively true. Absolut überzeugt. Absolutely. Und wahr. Total finality on this one. Oh yeah. Ja, mit no. Absoluter Finalität. They're beyond. They're reprobate. That's it. It's ja. Over. Die over. Sind nicht mehr. Die sind nicht mehr zurückzuführen. Are you sure? Oh, bist positive. Ja, ja, überzeugt. You're certain. Absolutely. Bist du sicher? Ja, ja. You're confident. Totally. Zuversichtlich. Totally confident. Total zuversichtlich. Wow. You sound like God to me. Du hörst dich jetzt wie Gott an. I do. Wirklich? Yeah, you sound like God. Ja, du klingst wie Gott jetzt. I do. Wirklich? You do. Ja. And you know what? Und weißt du was? I don't think that you're God. Ich glaube nicht, dass du der Gott bist. Are you? Oder bist es doch vielleicht? Have you ever changed water into wine? Hast du jemals Wasser in Wein verwandelt? You know, I'll enter into this thing if you can prove yourself. Versuch mal sowas zu machen, um dich zu Beweis zu stellen. Let's just try a simple thing. Speak something into existence. Fangen wir mal was mit etwas Einfachem an. Spreche etwas in Existenz. Just something small like that. Etwas Kleines. Just tell me what's going to happen. Who's going to walk in this room in the next 2 hours? Sag mir, wer genau in den nächsten 2 Stunden in diesen Raum hineinkommt. Just foretell the future a little bit. Sag uns die Zukunft ein bisschen. Wow. Voraus. Watch this, verse 5. Vers 5. And this speaks of all of us. Und das betrifft uns alle. Because of your stubbornness. Aber aufgrund deiner Verstocktheit. And unrepentant heart. Und deines unbußfertigen Herzens. Stubbornness about what? Verstocktheit über was? About playing God. Gott zu spielen. In people's lives. In den Leben von Leuten. You're playing God. Du spielst Gott. And you won't stop it. Und du hörst nicht auf. We should never see two homosexuals walking down the street. Du siehst zwei Homosexuelle, wie sie die Straße runtergehen. You should never make a comment about them in a derogatory way. Du sollst keine abwertende Bemerkung machen. We should weep. Wir sollten weinen. We should pray. Sollten beten. It's not over yet. Es ist noch nicht vorbei. When they march down these cities in Berlin. Wenn sie in den Städten, also Berlin und so, dann marschieren. We should make no judgment. Wir sollten nicht urteilen. But we should weep and pray. Wir sollten weinen und beten. Of course we should be angry at the sin. Wir sollten uns ärgern über die Sünde. But only God can say it's over. Aber nur Gott kann sagen, jetzt ist That's Schluss. It. Jetzt ist genug. Reprobate. Nicht mehr zurückzuführen. Romans 1, reprobate. Römer 1. That means no coming back now. Nicht mehr zurückkehrbar. God knows the beginning from the end, and that person is sealed. Und die ist nicht mehr bußfertig, diese Person, also diese, der ist besiegelt. Because God knows the heart. Weil Gott das Herz kennt. And that person's heart is frozen cold against God. Und das Herz dieser Person ist dann wirklich total eiskalt. Only God knows that. Aber Gott weiß das nicht. King Ahab repented. König Ahab besinnte sich. He was so evil. Er war so schlecht. And yet he repented. Doch bekehrte And then God said, "Do you see how Ahab repents?" Und Gott sagte dann, siehst du, wie Ahab sie umkehrt? And he was such an evil, wicked king. Und das war so ein böser König. Right? Do not judge. Richte nicht. Lest you be judged. Dass du nicht gerichtet wirst. Okay, let's just close with this. Schließen wir damit. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and the revelation of the righteous judgment of God. Du erkennst nicht, dass dich aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Now this is speaking of the unbeliever. Das ist jetzt der Ungläubige. Right? But we enter into this by principle. Aber im Prinzip kommen wir auch in das hinein. And we are storing up und wir häufen auf for the judgment seat of Christ. Für den Richterstuhl Christi. Fire. Feuer. Right? It says, and these things will be burned. We're storing up wood, hay and stubble. Wir werden Holz, Stroh und Stoppeln werden wir sammeln. 1 Corinthians 3:15. 1. Korinther 3:15. There's going to be a bonfire at the bema seat. Das wird wirklich ein feierliches Feuer werden. Dann. Wood, hay and stubble. Es wird nämlich nur Heu sein, Stoppeln and und when Stroh. We stand before the Lord, und wenn wir dann vor dem Herrn sind, he will judge us. Dann wird er uns urteilen. According to his grace. Nach seiner Gnade natürlich. Were we vessels of his grace? Waren wir Gefäße seiner Gnade? Or were we vessels of the law? Oder waren wir Gefäße des Gesetzes? Did we play God in people's lives? Haben wir uns als Gott aufgespielt im Leben anderer? Now this doesn't mean that we don't discern. Das heißt jetzt nicht, dass wir etwas nicht unterscheiden. 1 Thessalonians 5:21. 1. Thessalonicher 5:21. We are to examine all things. Wir müssen alles prüfen. Anakrino, examine. Anakrino, right? Prüfen. To investigate. Zu erforschen. And hold fast to what is good. Und an dem Guten festhalten. We can examine, of course. Wir können das prüfen. But no final conclusions. Aber nicht Schlussfolgerungen mit Finalität. Because it's not over yet. Weil das Spiel noch nicht vorbei ist. Until God says so. Bis Gott es sagt. And God's the only one who knows when it's over. Und Gott ist der Einzige, der weiß, wann vorbei ist. And maybe I may have a feeling in my heart like, boy, this person, I just think they're gone. Ich habe vielleicht ein Gefühl für manche, wo ich mir denke, also bei dem ist alles schon vorbei. There's people who we had in the church. Wir hatten solche Leute in der Gemeinde. There's people who were song leading in this church. Die haben sogar Gesangsdienst gemacht who are in der gone. Gemeinde, Gesangsführer. And you think they're gone, gone. Und du denkst, die sind wirklich weg. But it's not over. Aber es ist noch nicht vorbei. It's a prayer of repentance to God. Es ist ein Gebet der Umkehr zu Gott. And then it's noch fehlt. It's an apology to the person that they hurt. Und einfach ein Entschuldigen denen gegenüber, die man verletzt. That's all it takes. Das ist alles, was sie trennt. And noch. Suddenly they can be walking with God again. Und sie können mit Gott weitergehen sofort. But do they have the humility? Haben sie die Demut? That's the question. Das ist die Frage. Maybe it will take 30 years. Vielleicht 30 Jahre. So dauert's noch. We make no judgment. Also wir urteilen nicht. But we examine situations. Aber wir prüfen Situationen. And if people are hurting people, und wenn Leute anderen wehtun, we can step in and say, no, you will stop that. Müssen wir dazwischen treten und sagen, Schluss damit. Stop that. Schluss damit. Or you will leave this church. Oder du gehst aus dieser Gemeinde raus. We together will ask you to leave. Wir werden gemeinsam dich bitten, uns zu verlassen. Stop that. Hör damit you auf. Cannot hurt people here. Du kannst Leuten nicht wehtun. But we can do that without judging people. Und das können wir machen, ohne sie zu richten. Because the judgment means it's final. Weil and it's not Gericht final. Ist in dem Sinne nämlich mit Finalität. And we'll just close with this. Und damit schließen wir if ab. I'm not praying for the person, wenn ich für die Person nicht bete, Johannes 12, 47, if I'm not in the process of saving them, wenn ich nicht in dem Prozess beteiligt bin, sie zu retten, I may have unconsciously judged them, habe ich sie im Unterbewusstsein vielleicht schon verurteilt. Without even knowing I have. Ohne mir dessen bewusst zu sein. They're gone. Die sind vorbei. Over. Bei denen ist der Zug abgefahren. It's final. Es ist zu Ende. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Oje, oje. What was that in your mind just there? Was ging da vor in deinen Gedanken? What? Was? That thought, back it up. Der Gedanke, noch einmal zurück. Back it up. Noch einmal zurückspulen, spul mal zurück. Mal. What did you just think there? Was hast du da gedacht? You thought of the person, du hast an die Person and gedacht. Then you said, why waste a prayer on them? Und gleichzeitig, warum ein Gebet verschwenden? Ever have people come through your mind and you think, ach, sind dir schon mal Leute durch den Kopf gegangen, wo du dir denkst, ach, is that God? Ist das von can Gott? We do that? Können wir das tun? Is it final? Ist das final? Schließlich. Not according to the Lord. Nein, dem Herrn gemäß nicht. This is a good, healthy message. Das ist eine gesunde Botschaft. It's cleansing. Sie reinigt. Because all of us fall into it. Weil alle von uns fallen rein. So let's be in the process of saving people. Bleiben wir im Prozess, Leute zu retten. Not in concluding about people. Nicht Schlussfolgerungen über sie zu ziehen. Only things that God can conclude. Nur Dinge, die Gott schließen kann. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir. That in our lives, dass in unserem Leben, the story has not been concluded yet. Ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen. And with all of our frailties, mit allen unseren Schwächen, and limitations, und Einschränkungen. Father, we thank you that your grace is still toward us. Danken wir dir, Vater, dass deine Gnade uns gegenüber noch immer wehrt. Father, we pray tonight for people who have not been walking with you for years now. Vater, wir beten heute Abend für Leute, die schon jahrelang nicht mehr mit dir maybe gegangen listening sind. To this on the internet. Vielleicht hören sie im Internet zu. They've never repented of their sin. Haben ihre Sünde noch nicht sich noch nicht hurt abgewendet people von ihrer Sünde. Sie tun Leuten weh. Financially, finanziell. In the marriage, in der Ehe. They've been unfaithful. Waren untreu. They've never repented to you. Haben sich nie entschuldigt bei dir. They've never apologized to the people they've hurt. Oder auch nicht vor den Leuten, die sie verletzt haben. Father, we pray tonight for them. Vater, wir beten heute that you would move deep in their hearts. Dass du tief in ihren Herzen dich bewegen maybe willst. At this very moment. Jetzt in diesem Moment. That you would deliver them. Und dass du sie freisetzen through your mercy and grace. Durch deine Barmherzigkeit und like the younger brother. So wie den jüngeren Bruder. We ask this in Jesus' name. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen.